noch nie so blau. Seitdem ich sehnend heimwärts schau, er liegt wie eine Krone der Hoffnung über mir auf meinem Weg zu dir. Oh, la lady, my lady, my lady. Bald werd ich bei dir sein. Bald werd ich bei dir sein. Der Himmel war noch nie so weit, seitdem mein Herz auf dich sich freut. Er weckte mir die Wünsche, die in Erfüllung gehen, wenn wir uns wiedersehen. My lady, my lady, my lady. Bald werd ich bei dir sein. Bald werd ich bei dir sein. Der Himmel war noch nie so nah, seitdem ich dich nicht wieder sah. Er hält die goldenen Tore der Liebe nun aufs Neue geöffnet für uns zwei. Hallo, lady.